Erstes Jericho war wegen der Israeliten fest verschlossen, so dass niemand die Stadt betreten oder verlassen konnte. Zweiter da sagte Jahwe zu Josua, ich werde dir Jericho mit seinem König und seinen Kriegern übergeben. Dritter, alle Krieger sollen einmal um die Stadt ziehen. Das sollt ihr 6 Tage lang jeden Tag tun. Vierter, 7 Priester sollen 7 Trompeten aus Widderhörnern vor der Lade tragen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen, und die Priester sollen in die Trompeten blasen. Fünfter, wenn das Widderhorn geblasen wird und ihr den Trompetenschall hört, soll das ganze Volk laut schreien. Dann wird die Stadtmauer einstürzen, und jeder kann direkt in die Stadt hinaufsteigen. Sechster, Josua, der Sohn Nuns, rief die Priester und sagte zu ihnen, ihr sollt die Lade des Gesetzes tragen, und 7 Priester sollen 7 Trompeten aus Widderhörnern vor der Lade Jahwes tragen. Siebter, dann befahl er dem Volk, geht und zieht um die Stadt herum. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade Jahwes gehen. Achter, als Josua dem Volk den Befehl gegeben hatte, gingen die 7 Priester mit den 7 Trompeten aus Widderhörnern vor Jahwe her und bliesen in die Trompeten. Die Lade des Gesetzes Jahwes folgte ihnen. Neunter, die bewaffneten Männer gingen vor den Priestern, die in die Trompeten bliesen. Die große Menschenmenge folgte der Lade, während sie ständig in die Trompeten bliesen. Zehnter, Josua befahl dem Volk, ihr dürft nicht schreien, keinen Lärm machen und kein einziges Wort sprechen, bis ich euch sage, dass ihr schreien sollt. Dann sollt ihr schreien. Elfter, er ließ die Lade Jahwes einmal um die ganze Stadt tragen. Danach kehrten sie ins Lager zurück und verbrachten die Nacht dort. Zwölfter, Josua stand früh auf. Die Priester nahmen die Lade Jahwes auf. 13. Die 7 Priester, die die 7 Trompeten aus Widderhörnern vor der Lade Jahwes trugen, bliesen beim Gehen ständig in die Trompeten. Die bewaffneten Männer gingen vor ihnen her, und die große Menschenmenge folgte der Lade Jahwes, während sie ständig in die Trompeten bliesen. 14. Auch am 2. Tag zogen sie einmal um die Stadt herum. Danach kehrten sie ins Lager zurück. Das taten sie 6 Tage lang. 15. Am 7. Tag standen sie bei Sonnenaufgang auf und zogen wie gewohnt 7-mal um die Stadt herum. 16. Beim 7. Mal bliesen die Priester in die Trompeten. Da sagte Josua zum Volk, schreit laut, denn Jahwe hat euch die Stadt übergeben. 17. Die Stadt und alles darin soll Jahwe geweiht und zerstört werden. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die bei ihr im Haus sind, sollen am Leben bleiben, weil sie unsere Boten versteckt hat. 18. Hütet euch aber vor den geweihten Dingen, damit ihr nicht versucht seid, etwas davon für euch zu nehmen. Sonst würdet ihr das Lager Israels unter den Bann bringen und Unglück darüber bringen. 19. Alles Silber und Gold sowie alle Gegenstände aus Bronze und Eisen sollen Jahwe geweiht werden und in den Schatz Jahwes kommen. 20. Da schrie das Volk, und die Priester bliesen in die Trompeten. Als das Volk den Trompetenschall hörte, schrien sie laut. Da stürzte die Mauer ein, und das Volk drang in die Stadt ein, jeder von seiner Position aus. So nahmen sie die Stadt ein. 21. Sie töteten mit dem Schwert alles in der Stadt, Männer und Frauen, junge und alte Menschen, Rinder, Schafe und Esel. 22. Josua befahl den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, geht in das Haus der Prostituierten und bringt die Frau und alle ihre Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. 23. Da gingen die jungen Männer, die als Spione gedient hatten, und führten Rahab mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Brüdern und allen ihren Angehörigen hinaus. Sie brachten sie außerhalb des israelitischen Lagers unter. 24. Die Stadt und alles darin wurde verbrannt. Nur das Silber und Gold sowie die Gegenstände aus Bronze und Eisen brachten sie in die Schatzkammer des Hauses Jahwes. 25. Josua ließ die Prostituierte Rahab, die Familie ihres Vaters und alle ihre Angehörigen am Leben. Ihre Nachkommen leben bis heute unter den Israeliten, weil sie die Boten versteckt hatte, die Josua ausgesandt hatte, um Jericho zu erkunden. 26. Zu dieser Zeit sprach Josua einen Fluch aus, verflucht sei vor Jahwe der Mann, der es wagt, diese Stadt Jericho wieder aufzubauen. Wenn er ihren Grund legt, wird es ihn seinen erstgeborenen Sohn kosten, und wenn er ihre Tore einsetzt, seinen jüngsten Sohn. 27. Jahwe war mit Josua, und sein Ruf verbreitete sich im ganzen Land.